Es ist vielleicht zu bedauern, dass sie mich damals nicht ohrfeigte. Vielleicht wäre ich schon damals aus dem Wahn erwacht, dass jene wirklich eine Autorität darstellten. Ich hasste die Mützen aus der Entfernung. Für meine Niederlage mit dem Mädchen legte ich mir eine spezielle Philosophie zurecht. Sie hatte meine Rubens verachtet. Sie würde mich nie verstehen. Kein Mädchen war es wert, wegen ihr ins Gefängnis zu gehen. Eine Serie von Banalitäten, die für den ersten Tag ausreichten. Dann quälte mich die Scham. Sie brannte höllenheiß. Ich bedurfte eines starken Feuers, um aus zwei Feuern zu einer kühlen Mitteltemperatur zurückzufinden. Am nächsten Tag brachte mir unser Zimmermädchen Käthe, ein vollbusiges Bauernmädchen, die Mappe mit Rubensbildern. Die Hutmacherin hatte sie ihr mit einer spöttischen Bemerkung geschenkt. Ich schlug die Mappe auf und sah die fleischigen Helenas an. Scham und Demütigung mischten sich merkwürdig mit meiner alten Leidenschaft für die wollüstigen Körper der gemalten Holländerinnen. Plötzlich sah ich auf und hatte vor mir das abwartende Lächeln von Käthes Mund. Es war genau das der Elena Fourmin. Wissend, lockend, etwas dumm und von einer provozierenden Gesundheit. Ich weiß nicht, warum ich ihr sagte, dass sie sich aufs Bett legen sollte. Sie gehorchte mit einer biblischen Einfachheit, als ob dies in ihrem Arbeitsvertrag stände und als ob sie seit Wochen erwartet hätte, dass gerade ich diesen Dienst von ihr verlangen würde. Ich sah sie ihr Kleid abstreifen. Sie hatte nichts anderes darunter an. Sie stand einen Augenblick, dann drehte sie sich herum und überlegte, wie sie sich niederlegen sollte. Ich sah so in zwei Augenblicken ihre beiden Fronten. Alle meine Adern schienen voll von glühendem Blei. Ich stand wie verbrannt von einem Blitz. Sie war ein echter Rubens, mit vollen stehenden Brüsten, weiten Hüften, einer Verschwendung von gesundem Fleisch, die mir das Gefühl gab, dass ich mich aus meinem Brand nur retten könnte, wenn ich mich schleunigst ganz in die Flammen werfen würde. Dann schlug ein zweiter Blitz durch meine Nerven. Sie legte sich nieder mit einer solchen Ergebenheit und einem fast unsichtbaren, auffordernden Lächeln, dass ich aufsprang und niederfiel, ehe ich das Bett erreicht hatte. Es war eine Mischung von Lockung, Erbarmen, Mütterlichkeit und sich verloren geben in ihrem Daliegen und der leichten Bewegung ihrer sich öffnenden Schenkel, dass ich nichts anderes tat, als die Hände ausstrecken und das schwarze Nest ihres Schoßes bedecken. Ich sah zum ersten Mal eine ausgekleidete Frau. Ich fühlte, dass ich mir zu viel zugemutet hatte. Frauen haben aus unbekannten Gründen viel weniger oder überhaupt kein Schuldgefühl, wenn sie lieben. Sie sind auch sicher, dass sie eine kosmische Rettungsstation darstellen und nicht eine Bittstellerin vor Pan sind, obschon er sie genauso oft quält wie die männlichen Partner. Käthe griff nach meiner linken Hüfte, presste sie näher an ihre. Es war wie die Beruhigung eines Kindes, drehte dann den Kopf etwas weg von mir zur Türöffnung und rief in das dunkle Treppenhaus hinunter: »Ich komme sofort, ich wische nur noch den Flur auf.« Ich fühlte ihr Herz durch ihre nackten Brüste schlagen. Ein Gruseln schüttelte mich, dann brach aus mir eine wehe, überwältigende Freude. Die Kaltblütigkeit der ersten Frau meines Lebens müsste mich für immer ungläubig gemacht haben oder skeptisch und unromantisch, wenn gewisse Psychologen recht hätten. Sie müsste mir schwere Komplexe gegeben haben, ähnlich den Lähmungen eines Soldaten, der gleich an der ersten Schlacht neben sich eine Granate explodieren sieht und nur durch einen Zufall nicht getötet wird. Kein Ausdruck weiblichen Gefühls konnte noch glaubwürdig erscheinen nach dieser zynischen Geistesgegenwart eines so biblisch einfachen Bauernmädchens. Dazu noch die Mutterstimme. Ihr plötzlicher Klang, rief so nicht die Stimme des Herrn, als Adam und Eva von der Frucht gegessen hatten? Aber Psychologen irren oft, da sie meist selber Psychopathen sind und keine Wurzeln mehr haben in ihrer Höhlenzeit. Ich war im Gegenteil von diesem Augenblick an besessen, dieses Mädchen so oft und wild zu besitzen, wie mein Alter und die zu wachsame Mutter es gestatteten. Sie wurde für Monate mein nächtlicher Wahn. Nach Examen und nach Ausflügen ins Land, von der Kirche und von den Kirmessen, kehrte ich immer zu ihr zurück, zitternd nach ihrem Geruch und der Wärme ihrer Schenkel. Schon vor dem Eintritt ins Haus stellte ich mir vor, wie sie sich stumm niederlegen würde. Die Geste dieses Opfers, das sich nie verlor, schlug in mein Blut. Jahrtausende wurden wach. Es war ein Bauernmädchen aus unserem Tal. Aber es kam in meine Dachstube von den kretischen Hügeln oder aus den etruskischen Lehmhütten. Ich suchte mich selbst, meine Urzeit in dem Labyrinth dieser frühen Nächte. Was aber die Nächte zusammenfügte, wie Glieder einer glühenden Eisenkette, war die völlige Verachtung, die Käthe beim Ruf der Mutter gezeigt hatte, die Verachtung vor dem Begriff der Sünde, die Verachtung für die Gefahr und für die aus der Tiefe wie aus einem Grab tönende Autorität der Erwachsenen. Ich verehrte sie, wie ein Knappe eine Königin verehrt. Er erkennt ihre Überlegenheit, fühlt aber, dass er es nie so weit bringen wird. Ich hatte weiter zu gehorchen, zu fürchten, vor den Alten zu zittern. Ich hatte nachzugeben, wenn sie verlangten. Sie aber warf allen Respekt wie ihre dünnen Kattunkleider ab und lachte nackt mit Mund, Brüsten und dem Dreieck ihrer Schoßhaare über alle Vorurteile hinweg. Deshalb kehrte ich immer wieder zurück. Ich erwürgte meine Feigheit in den wilden Umarmungen. Es kam vor, dass ich sie wie ein Kater überfiel, wenn sie am Boden kniete und den Terrakottastein der Küche wusch. Sie verhielt in der Arbeit, prüfte in einer abwartenden, faszinierenden Geste die Brutalität des Angriffs, ehe sie wie eine Katze nachgab und aufs Gesicht sank, leise girrend und angenehm verwundert. Ob sie verstand, ahnte, dass ich in ihrem Körper einen verzweifelten Kampf auszufechten versuchte? Sie liebte es, wenn ich sie nahm und die Gefahren lauerten hinter jeder Tür. Sie zeigte es durch eine größere Wucht ihrer immer stummen Umarmungen. Aber ganz deutlich konnte sie es nicht sehen. Ich selbst sehe es erst heute ganz deutlich. Es war zu viel an Furcht wegzubrennen aus mir. Im Haus herrschte eine unausgesprochene Krise. Es roch nach Bankrott und Schande. Dieses Wort jedenfalls benutzte Mutter einmal. Vater, der Urheber von allem, lächelte still vor sich hin. Nur wenn der Gerichtsvollzieher kam, um Möbel zu pfänden, wurde er ernst. Dann wurden seine Augen fiebrig und es sah aus, als ob er weinen würde und sich ungeheuer anstrengte, solch einen unwürdigen Ausbruch zu dämmen. Meine Geschwister hatten es am Essen gemerkt. Ich merkte es, als ich die Eltern an einem Morgen beobachten konnte, wie sie sich an der Kasse trafen. Die Kasse war ein abgegriffener Schubkasten unter Vaters Lesepult. Vater stand dort mit einem Buch. Er schien zu lesen. In Wirklichkeit bewachte er die Kasse, das gähnende Loch seiner Armut. Aber er konnte es dann nicht verhindern, dass Mutter unter ihm durchgriff und die Schublade ins Licht zog. »Ich muss Fleisch kaufen«, sagte sie. Ich stand hinter Bücher versteckt in einer nahen Ecke und schwor, dass ich nie mehr Fleisch essen würde. Die beiden Großen sahen sich an, unter ihnen das abgegriffene Ding mit den leeren Fächern. Es gab Fächer für Pfennige, genau bemessene, für Fünfer, Zehner, halbe und ganze Mark und eine breite Mittelfläche für Scheine. Ich sah nur Vater an. Seine Augen wurden leer, wie die Kasse unter ihm. »Es ist nicht schlimm«, sagte Mutter in einem verzeihenden Ton und machte alles nur noch schlimmer. »Wenn du nur nicht so viel verschenken und verleihen würdest«, fügte sie hinzu und ging. Ich wollte aus meinem Versteck herauskommen und die Kasse sanft zuziehen, so wie man einem Toten das Betttuch über das Gesicht zieht, auf das alles endgültig würde. Aber ich wagte es nicht. Irgendwie erinnerte mich der stumm dastehende Mann an einen Ritter, der eben eine Wunde empfangen hat, aber aufrecht stehen bleiben will in seiner Rüstung. Sie nahmen es ihm übel, dass er ein Ritter war. Er passte nicht in ihre Zeit und störte sie. So würgten sie ihn. An jenem Morgen, kurz nachdem Mutter gegangen war, kam ein Kind und fragte nach etwas, was wir nicht hatten. Seine Bitte, die unterstrich, das Wahre fehlte, schien alles unerträglich traurig zu machen. Ein Kunde und keine Ware. Ich war nun wirklich den Tränen nah. Aber Vater sagte, warte, ging in eine Ecke, kramte lange in einem Schrank und kam dann zurück mit einer Handvoll Abziehbildern. Die sind für dich, sagte er zu dem erstaunenden Kind. Mein Herz wurde überflutet von einer wilden Welle von Freude. Ich beschloss, diesen Mann gegen gleich welchen Feind zu verteidigen, solange ich lebte. Ich machte mich in dieser Stunde zu seinem Knappen. Es war ein heiliger Schwur, dem ich einen zweiten anschloss, niemals mich um Geld zu bemühen. Nie! Ich habe beide Schwüre gehalten. Ich kann mein Bankbuch jederzeit auf Vaters Grab legen, wenn ich dieses Grab eines Tages sehen sollte. Es schloss sich über ihm, als ich in den Gräben von Madrid gegen Francos Mohren kämpfte. Er würde keine einzige Zahl in meinem Buch gefunden haben, die zeigte, dass ich anders als er über Bücher lesen und Geld machen gedacht habe. Bald nach diesem meinem Schwur erschien der erste Feind meines Ritters. Was für peinlich kleine Feinde große Menschen haben können. Vater war Redakteur gewesen, hatte sich dann, um eine Familie gründen zu können, eine Buchhandlung gekauft. Aber er verkaufte keine Bücher. Er schwelgte in der Lektüre des Börsenblatts, das die Neuerscheinungen ankündigte. Endlich konnte er alles kaufen, was er wollte. Er hatte nicht erst zu warten, bis ein Verlag sich gnädig herabließ, seinem Provinzblatt ein Besprechungsexemplar zu schicken. Er bestellte alles, was ihn nur von ferne ansprach. Er genoss dabei wie ein Kind das Gefühl, dass er alles zu einem Rabattpreis bekam. Das Ausschreiben der Bestellungen erschien ihm schon ein gutes Geschäft. Und wenn man dazu noch die Kreditzeit bedachte, mein Gott, man war endlich im Paradies auf Erden angekommen. Er las alles. Wenn ein Kunde lange in einem Buch stöberte und Vater sah, dass seine Augen langsam einen fiebrigen Schein bekamen, lieh er ihm das Buch, schickte den Kunden damit nach Hause, damit er in Ruhe genießen könne. Wie viele Bücher kamen nie zurück. Den Kunden, die Bücher nur lesen wollten, weil man davon sprach, verweigerte er seine Lieblinge. Er hasste Bestseller. Er erfand Ausflüchte, wenn die snobistischen Kunden dringlicher nach einem Erfolgsbuch verlangten. Er explodierte auch zuweilen und sagte ihnen, was er von ihnen hielt. Oder er schickte sie zu dem Zigarrenhändler oder dem Silberschmied, die nebenbei auch Bücher verkauften. Dort können sie auch gleich Kautabak und einen silbernen Zahnstocher kaufen. Für die Reste, fügte er hinzu. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich ihn so sah, dass es um ihn knisterte, wie das Fell eines Katers knistert, wenn Gewitter ist. Unsichtbare Funken. Eine Zeit lang herrschte Kriegszustand. Ein junger Pfarrer war in die Stadt gekommen und spielte den Savonarola. Es war aber so, dass Goethes Faust für den jungen Mann schon ein heidnisches Gift war. Er kam auch zu Vater, erklärte ihm seine fromme Absicht und begann die Regale abzusuchen nach Ketzern und Sündern, die schrieben. Der junge Eiferer blieb für Stunden. Auf dem Ladentisch häufte sich das Material für einen Scheiterhaufen. Mutter gab dem heiligen Mann recht, bedauerte aber die Bücher und machte sich sorgenvoll in der Küche zu schaffen. Ein zwischen Himmel und Erde schwebender Engel mit Kummerfalten auf der schönen Stirn. Vater aber grinste heimlich und rieb sich den Schnurrbart. Von Zeit zu Zeit ging er an den Scheiterhaufen und sah sich die armen Schächer an. »Es ist viel heute«, sagte dann der Geistliche und wachte, »dass ihm nichts wieder weggenommen würde.« Aber Vater dachte nicht daran, seine Lieblinge mit so billigen Mitteln wie Verstecken zu verteidigen. Sie waren in die Arena gefordert worden. Sie würden sich mit offenem Visier schlagen. Die Diskussionen dauerten stundenlang. Der Geistliche musste einen Band nach dem anderen wieder ins Regal stellen. Vater ließ Erasmus von Luther verteidigen, die römischen Kaiser durch die Laster der Borgia, Schopenhauer durch Thomas von Aquin, Voltaire durch den heiligen Augustinus, als dieser in seiner Verzweiflung war. Nur einen Band Hegel gab er ihm frei. Er hatte, während der Geistliche stöberte, selbst in den Band hineingeschaut. »Ich wusste nicht, dass er so preußisch war«, sagte er und schob den Band wie eine wertlose Sache zur Seite. Der Geistliche war sehr jung. Am Ende gab ihm Vater manchmal einen Band Belletristik. Ich erinnere, dass es einmal der Prinz Kuckuck war, eine epikuräische Schilderung preußischen Studentenlebens unter dem Kaiser, damit er wenigstens eine Ente von der Jagd mit nach Hause bringt, sagte er zu der betrübten Mutter. Mir sagte er später, er wird es lesen und wird sich furchtbar aufregen, denn es wird ihm gefallen. Und es darf ihm nicht gefallen, was mir eine besonders gute Illustration des Ursprungs aller Inquisition heute erscheint. Die Lust, die verdrängt wird, braucht einen Adjutanten. Sie nimmt sich den Teufel des Fanatismus und des Rechthabens zu Hilfe. Und statt niederzuknien und sich ein letztes Mal zu besinnen, dass das Laster im eigenen Herzen brannte, stießen sie mit dem roten Dreizack auf alle die, die den Mut zu ihrer Sinnlichkeit und ihren Wünschen hatten. Und so wird aus meinen Büchern Brennmaterial, sagte Vater und lächelte. Dann erschien eines Tages der Mann vom Schloss. Heute nenne ich ihn so, denn Kafkas Schloss steht nun festgebaut in den Wolken aller Länder dieses Planeten. Er hatte eine Aktenmappe. Er zog Papiere heraus, fragte dann meinen Vater nach Geld, aber so nebenbei, dass es beleidigend gewesen wäre in jedem Fall, wäre nicht Vater der Befragte gewesen. Vater konnte man nicht beleidigen. Niemand. Er kannte ihr Geld nicht und nicht ihre Begriffe. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass er sich jeden Augenblick seinen Hut aufsetzen konnte, um fortzugehen und nie wiederzukommen. Er ging auch so, kurz ehe die zweite große Katastrophe hereinbrach. Wussten Sie das nicht? Sie hätten ihn auch nicht zurückholen können, denn das Land, wohin er ging, mein Gott, es war weit entfernt. Manchmal, wenn wir an Ostern oder Pfingsten durch die Wälder zogen, wusste ich, wo sein Land war. Ich verstand es ganz an dem Tag, da er die alte französische Grenze überschritt, mit uns Kindern, kurz vor Waldwiese, nun wieder Waldwiss und übermorgen wieder Waldwiese. Er deutete auf den weißen Grenzstein, machte dann mit der flachen Hand eine Linie durch die Landschaft und sagte nur, auf dieser Linie entlang gehen, dann kommt ihr hin. Es sah aus, als wenn er allein auf der Linie gehen könnte. Nein, sie würden ihn niemals finden. Was dachte sich der Mann vom Schloss, wenn er dann ins Wohnzimmer ging und Zettelchen an die Plüschmöbel klebte? Vater folgte ihm aus Höflichkeit und vergaß niemals zu lächeln. Er entschuldigte den Mann später vor uns. Es ist seine Pflicht, sagte er. Und es klang, als spräche er von einer bedauerlichen Krankheit des Mannes. Leider hielt Mutter es nicht für eine Krankheit des Mannes, sondern eine unseres ganzen Hauses. Sie hatte das Wort Schande dafür. Und obschon sie sonst die Patronin aller geächteten Mädchen der Stadt war, die ein Mann entehrt hatte, so verglich sie den Zustand, in dem unser Haus durch den Mann vom Schloss gekommen war, mit dem einer geschändeten Magd. Wir hielten es für übertrieben, bis wir entdeckten, dass sie dem Besuch des Mannes mit der Aktentasche eine Bedeutung gab, die er nicht verdiente. Wir fürchteten, dass Vater ihr glauben würde und seine Meinung änderte. Wir bildeten von diesem Tag an eine Schutzgarde. Sobald wir wussten, dass der Mann vom Schloss wieder in Sicht war, entwickelten wir den vielfältigsten Kriegsplan. Einer von uns hatte vor, Mutter Interesse in ihren Blumen zu äußern, hatte dort eine Krankheit zu entdecken oder musste unbedingt Näheres über das Wachstum der Tulpen wissen. Natürlich an Ort und Stelle und tief im Anwesen, fern von dem Mann, der Zettel an Möbel klebte. Wenn solches Ablenkungsmanöver nicht nutzte, musste sofort etwas anderes ausgedacht werden. Wir erfanden Geschichten über die Frau Nachbarin, eine reiche Pferdehändlerin. Wir verleumdeten die ganze Welt, wenn wir nur damit Mutter in ihrem Zimmer halten konnten. Sie stand meistens mitten in unseren Schwadronaden auf und sagte, »Er ist also wieder da.« Sie marschierte hinaus wie eine rächende Ahnfrau. Ich hatte einmal nachher den Traum, dass sie dabei war, das Herz von Vater zu essen. Der Mann vom Schloss hatte auch daran einen Zettel geklebt. Mutter spuckte den Zettel aus und fuhr fort zu essen. Ich war sicher, dass sie niemals mit dem Herzen zu Ende kommen würde, aber plötzlich steckte sie den ganzen Rest in den Mund und schluckte ihn mit einem Beugen des Kopfes nach vorwärts. Dann zog sie ein Spitzentaschentuch aus ihrem Busen und wischte sich sorgfältig den Mund ab. Sie tat es mit viel Grazie, und doch war es eine pedantische Geste. Es kam kein Blut an das Tuch, und ich fand dies die schlimmste Heuchelei, wurde aber bestraft dafür, denn plötzlich rannen dicke, blutige Tränen aus ihren Augen, und sie merkte es gar nicht. Ich wachte auf und entschuldigte mich in die Nacht hinein für diesen Traum. Ich schlief nicht wieder ein. Ich war überzeugt, dass Mutter jeden Augenblick eintreten würde in meine Dachkammer mit dem schiefen Dach und dass sie auf mich zugehen würde, ohne ein Wort zu sagen. Das aber fürchtete ich am meisten. Wenn nur Käthe da wäre, dachte ich. Aber Käthe war entlassen worden, weil jemand sie mit einem unbekannten Mann abends auf einer Bank im Stadtpark hatte sitzen sehen. Sie kann jederzeit noch tiefer sinken, sagte Mutter, und man wüsste es nicht einmal am nächsten Tag, wer einem das Bett machte. Ich fühlte einen Lachkrampf in meiner Kehle. Es war am Ende meiner 5 leidenschaftlichen Monate mit Käthe. Ich hatte, als der Mann vom Schloss einmal da war, große Lust, mich selbst zu opfern. Ein Skandal erschlägt den anderen. Wie, wenn ich erzählte, dass ich eine Maitresse unter diesem Dach gehabt hatte? Es war nötig, dass einer ein Streichholz anzündete. Es war zu viel Sprengstoff angesammelt unter diesem Dach, in dem ich allein zu guten Explosionen gekommen zu sein schien. Aber ein anderer ließ dann den Funken ins Dynamit springen. Kaiser Wilhelm II. Ich muss erst klarmachen, wer das für unser Haus war. Es war der Mann, der in Berlin wohnte und am 27. Januar jeden Jahres jedem deutschen Schulkind eine gezuckerte Brezel schenkte. Wenn man ein Musterkind war, gab er einem auch Bücher mit seiner Unterschrift. Die Eltern träumten davon. Die Bücher wurden am gleichen Jahrestag vor allen Schülern, den gut rasierten Vätern und neu frisierten Müttern in der Aula der jeweiligen Schule dem Musterkind überreicht. Dies war der Abschluss einer Feier, vor der Vater und ich den gleichen Horror hatten. Aus irgendeinem Zweifel heraus wohnten wir aber beide sämtlichen Feiern der Stadt bei, der unseres Gymnasiums, der der Präparandenanstalt und der des Lehrerseminars. Überall hing das Bild des Mannes von Berlin. Er war niemals in Zivil. Die Schüler unter ihm sangen Lieder von Mendelssohn und vom Soldaten, der zu früh sterben muss. Dann spielten sie Quartette von Bach und Mozart. Ein Lehrer dirigierte. Ich erinnere Herrn Webers Taktstock, der in die Luft stach, als hätte er ein Bajonett in der Hand und einen Feind vor sich. Die Musik war genauso kriegerisch. Alle Lehrer machten sie dazu. Was Mozart an Grazie und Bach an Glaubensstärke ausdrücken mochten, die Musikstücke wurden Drohungen, Appelle vor der Schlacht. Vater hasste die Feiern deshalb. Ich verstand nie, weshalb er doch immer wieder sich einladen ließ. Eines Tages verriet er es mir. Jede Feier gipfelte in einer Geburtstagsrede. Jede Rede hatte mit 3 Hurras auf den Mann in Berlin zu schließen. Die Redner aber sprachen über ihre Lehrfächer, über organische Chemie und Buttersäure zum Beispiel, oder über Singvögel und ihre Herbstzüge, oder über Integralrechnung und Versicherungsgesellschaften. Es gab einen natürlichen Bruch zwischen ihren gelehrten Reden und dem Triller der Begeisterung, in dem sie das Publikum und sich hinaufzuziehen hatten. »Ich höre zu gern«, sagte Vater, »wie sie sich winden.« Er ging wegen der Clownerie, studierte, wie sie den Hals verdrehten, die Akrobaten des Patriotismus. »Sie müssen Knieschmerzen haben vom Rutschen vor diesem Thron«, sagte er. »Schau, wie der Weber den Hals verdreht.« Weber hatte sich eine dramatische Wendung ausgedacht und redete das Bild des uniformierten Mannes direkt an. »Sie müssten das Bild herumdrehen, damit er an den Hintern heran kann.« Das sagte Vater erst, als wir zu Hause waren.